D-Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Heute basteln, frickeln und selber machen mit Moritz Metz. Hallo zu einer Stunde Netzbasteln, die Bastelausgabe von einer Stunde Netz, jeden zweiten Mittwoch bei D-Radio Wissen. Mein Name ist Moritz Metz und heute basteln wir ein Wearable, einen Hut. Und zwar bin ich gefahren zu Hannah Perner-Wilson, die ist Textilkünstlerin, Makerin, ich weiß gar nicht, wie man dich alles nennen kann. Ja, ich wahrscheinlich auch nicht. Ich baue gerne Sachen und baue hauptsächlich mit Elektronik und Textil. Okay, wir haben uns kennengelernt auf der Wear It-Konferenz. Das war eine Konferenz vor einer Woche oder vor zwei Wochen in Berlin, wo es eben auch um Textilien und Elektronik geht. Ich glaube, du bist so eine der Vordenkerinnen in diesem Bereich, könnte man sagen. Ich bin auf jeden Fall sehr beeindruckt von deinem Atelier. Da gibt es verschiedene Arbeitsecken. Einmal gibt es eben die eine Ecke, wo die Nähmaschine steht, verschiedene Nähmaschinen sogar. Und dann da auch sehr schöne Schubladen mit verschiedenen so Textilsachen. Dann gibt es aber auch eher so den Löttisch, also eine Lötstation mit verschiedensten Bauelementen. Dann gibt es so die Schneiderecke, wo so eine Anziehpuppe steht. Und in der Mitte der große Tisch, an dem haben wir uns jetzt auch aufgebaut. Was wollen wir heute bauen mit dem Hut hier? Ja, uns ist eingefallen, dass wir zwei Beispiele von textilen Sensoren bauen werden. Einmal einen Druckknopf, das ist so wie eine Taste auf der Tastatur. Und das andere wird ein Kippschalter sein. Und wir werden diese zwei Schaltersensoren benutzen, um ein Grußkartenmodul, das man beim Konrad kaufen kann, auszulösen. Also man kann dann einerseits aufnehmen, 10 Sekunden lang, und andererseits dann wieder abspielen. Macht sich bestimmt gut auf verschiedenen Partys, dieser interaktive Hut. Und das wollen wir also basteln in der kommenden Stunde. Bleibt einfach dran. Fotos von dem, was wir hier machen und wie es hier aussieht in dem schönen Atelier von Hannah, die seht ihr bei dradiowissen.de und dann durchklicken zu Netzbasteln oder auch auf netzbasteln.de. Da sind auch die Links zu den Fotos. Hallo. Na, das ist ja vielleicht ein bisschen wenig. Hallo, Hannah, nochmal. Hallo. Bei eine Stunde Netzbasteln sind wir heute zu Gast bei Hannah Perner-Wilson im Atelier. Hannah macht verschiedene textile Kunstsachen oder auch elektronische Schaltungen so aus Stoff. Wir reden gleich darüber noch mehr. Und wir wollen heute eben auch einen Hut bauen, der ist rot. Wo hast du den her? Den hatten wir eigentlich für einen Workshop gekauft beim Wear It Festival, so vom Secondhand-Laden, aber den hat dann leider keiner benutzt, deswegen dachte ich, ist perfekt jetzt. Ja. Ein roter Damenhut mit einem Band außenrum. Genau. Sieht so schon ein bisschen altmodischer aus, könnte auch eine Oma tragen. Ja, yep, auf jeden Fall. Oder ein jüngerer Hipster. Ja, genau. Hipster können eh immer alles tragen. Was würdest du sagen, sind denn eigentlich Wearables? Also diese Textilien, von denen wir heute auch eins machen wollen mit diesem Hut eben. Gute Frage. Also selber habe ich das Gefühl, ich arbeite nicht unbedingt im Wearable-Technology-Bereich, aber dadurch, dass ich mit Textil und Elektronik viel bastel, lässt sich halt sehr gut in tragbare Sachen verwandeln. Und ich glaube, aber generell denkt man sich von Wearable Technology, das sind elektronische Technologien, die man am Körper trägt. Das Mobiltelefon ist vielleicht auch ein Wearable Technology oder eine Uhr, aber wird auch eher öfters verstanden, dass das Sachen sind, die mehr und mehr in die Kleidung integriert sind und nicht einfach Gegenstände, die in eine Tasche gesteckt sind. Ich war ja auch auf der Wear It-Konferenz in Berlin, da hast du einen Workshop geleitet, wo die Leute so eine Weste oder irgendwelche Anziehsachen machen konnten. Auf jeden Fall haben die so ein Blink-Element gemacht, wo man verschiedene Buchstaben darstellen konnte zum Beispiel. Genau, da bei dem Workshop ging es mehr darum, vielleicht kennt man diese 7-Segment-Displays oder 14-Segment, das sind so klassische LED-Displays, wo das Alphabet oder die Ziffern in Segmente aufgeteilt werden und die können dann einzeln angesteuert werden, um Text. Wie beim Taschenrechner, nur mit mehr Leuchtelementen. Genau, Taschenrechner oder im Bahnhof manchmal die Displaytafeln. Und im Workshop wollte ich, dass wir diese Elemente selber bauen. Also wir bauen uns nicht, kaufen uns nicht die Bauteile und bauen sie in die Kleidung ein, sondern wir bauen das Bauteil an sich von null auf. Mit LEDs, mit einzelnen LEDs, mit leitenden Faden, um die Leiterbahnen zu nähen und mit einem kleinen Microcontroller, also einem kleinen Computer, den wir programmiert haben, der die LEDs dann so ansteuert, wie wir es möchten. Dass man dann Texte zum Beispiel darauf ablaufen lassen kann. Genau, und dann, was den Leuten überlassen, designt man sein Segment-Display so, dass man Text wieder drauf darstellen kann, oder es ist abstrakt und es ist mehr Grafik oder Muster, die da abspielen. Jetzt ist diese Wearable-Technologie, also das, was man zum Beispiel auf dem Festival gesehen hat, da gab es ja dann auch noch einen Schal, mit dem man, wo man Kopfhörer anschließen konnte, und es gab ein so ein Armband, was man um den Arm getragen hat, der auf Geräusche reagiert und Licht daraus macht? Genau, da waren LEDs in dem 3D-gedruckten Armband und die sind zur Musik oder zu Geräuschen aufgeleuchtet. Also desto lauter, desto mehr LEDs oder desto andere Farben. Jetzt ist es ja so eine Bastelszene, die es mir noch nicht so lange zu geben scheint. Oder gab es schon vor 20 Jahren Leute, die irgendwas mit leitenden Fäden und Drähten und sowas gemacht haben in Anziehsachen? Ja, gute Frage. Ich glaube, es gab es schon, aber sehr, sehr selten. Und dadurch, dass das Internet damals auch nicht so präsent war, gibt es sehr wenig Dokumentation davon. Ich glaube, heute in den letzten 5 Jahren gibt es so viel davon und vor allem durchs Internet sieht man auch, was alle Leute damit machen. Es gibt eine bekannte Plattform für so Physical Computing, das heißt Arduino. Damit kann man sehr einfach mit Sensoren, Aktuatoren, also mit Motoren, mit LEDs anfangen zu arbeiten. Und es gibt eine nähbare Version davon, das heißt Lilypad. Es ist einfach so gestaltet, dass anstatt dem, dass man die Drähte reinsteckt, dass man annähen kann an die Platine mit leitendem Faden. Und rund um diese Plattform hat sich dann halt sehr viel getan dann. Es gibt sehr viele Workshops, dann sieht man gleich, was die Leute damit bauen. Und dann kann man das natürlich übers Netz verbreiten, dann gibt es Tutorials und Videos und so weiter. Und es gibt wahrscheinlich auch Shops, in denen man bestimmte Teile bestellen kann, die der lokale Dorfladen, wenn man irgendwo in der Pampa wohnt, vielleicht nicht unbedingt führt. Also ich glaube, das ist ja auch immer so ein Motor des Internets, dass man halt an bestimmte Sachen, nicht nur an Informationen, sondern auch an Materialien bekommt. Genau, ich kann leider selber in Berlin kaum etwas vor Ort kaufen, an den leitenden Stoffen. Aber was schön ist in Berlin, ist, es gibt Segor Elektronik. Da kann man auch Arduinos kaufen und alle anderen möglichen Bauteile und Werkzeuge, die man zum Bauen braucht. Also ist schon besser in einer großen Stadt als auf dem Land. Du kommst eigentlich aus Österreich und bist aber in England aufgewachsen. Genau, ich bin in England aufgewachsen und dann nach Österreich und jetzt seit 2 Jahren in Berlin. Und in Berlin gibt es auch so eine gewisse Wearable-Szene, wo man dann auch ausgehen kann und die Leute wissen das zu wertschätzen, dass man einen Hut trägt, der Hallo, Hallo, Test, Test sagen kann, wenn man sich nach vorne neigt. Ah, ich weiß es nicht. Also ich glaube, es stellen sich jetzt so ein paar Szenen heraus, wo Wearable Technology auch Sinn macht. Und eine der, also es gibt im Sport- und Medizinbereich viel, aber es gibt jetzt auch, glaube ich, im Ausgeh- und Partybereich, also einfach leuchtende Kleidung, also passt einfach gut dazu. Ja. Das ist Hannah Perner-Wilson und wir bauen heute einen Hut, der, wenn man sich verneigt, ein Geräusch ausgeben kann. Ihr hört eine Stunde Netzbasteln am Mittwochabend. Mein Name ist Moritz Metz und ich bin heute zu Gast bei Hannah Perner-Wilson in ihrem sehr schönen Atelier. Und wir wollen heute einen Hut basteln, der, wenn man sich verneigt, ein Geräusch ausgibt. Jetzt gucken wir uns mal an, Hannah, was wir da alles für Bauteile schon auf dem Tisch liegen haben. Was hast du erst vorbereitet? Ja, also wir haben einerseits für diese 2 textilen Sensoren Materialien für den Druckknopf. Habe ich so ein Kit an Materialien da. Das ist so eine Plastiktüte zum Zumachen, wie sie auch Drogendealer manchmal besitzen. Und da ist so ein schön designter Papierzettel drin, ein A4-Zettel mit einer Anleitung. Genau, das sind so 3 Stück Stoff drin. Das eine ist Neopren, das ist so wie ein zum Tauchen gehen. Wie beim Taucheranzug oder bei einem Nierengurt vom Motorrad. Der Neoprenstoff ist auf der einen Seite grau, auf der anderen Seite lila. Schöne Farben. Genau, dann haben wir einen leitenden Stoff. Der fühlt sich ein bisschen anders an. Der, ich weiß gar nicht, wie der sich anfühlt. Auch so ein bisschen glatt wie Neopren, aber auch besonders. So ein bisschen weich auch. Es ist eigentlich ein Lycra, also so wie Badeanzugmaterial. Aber es ist versilbert. Das heißt, das Material an sich sieht ziemlich metallisch aus. Aber es behält noch immer das Weiche und das Dehnbare vom Badeanzugmaterial. Okay. aber was ich halt da jetzt gemacht habe, ich habe hinten, also auf einer Seite von dem leitenden Stoff, habe ich einen Heißbügelkleber drauf gemacht. Ach, dann ist das wie ein Aufkleber. Das heißt, man kann das aufkleben. Yep. Verrückt. Okay. Man kann es zurechtschneiden in eine Form, hinten das Papier abziehen und dann mit dem Bügeleisen auf einen Stoff. Okay. Das sind beides so, die sind nicht ganz so groß wie eine Telefonkarte oder wie eine Kreditkarte, die beiden Stoffstücke aus deinem Kit. Und das dritte ist dann noch Schaumstoff einfach. Genau, das ist Polyurethan-Schaumstoff, so einen halben, 3 Millimeter dick oder so. So ein, genau, einfach so ein weißer Schaumstoff, der, wenn man ihn drückt, dann so ein bisschen nachgibt. Genau. Und diese Kits, die stellst du selber her, also du besorgst größere Mengen von dem Stoff, schneidest das zu und dann kann man das bei dir bestellen, oder wie läuft das? Genau, es fing so an, dass ich das, was ich selber gemacht habe, also diese verschiedenen mit Textilien, aus Textilien gebauten Sensoren, online gestellt habe, wie man die nachbauen kann. Und dann habe ich ziemlich viele Anfragen bekommen von Leuten, wo kaufe ich die ganzen Materialien? Würde ich nicht in kleineren Mengen den Leuten vielleicht was abgeben, weil sie wollen nicht so viel auf einmal kaufen. Und dann habe ich einfach angefangen, so kleine Kits über Etsy, das ist ein Online-Shop, zu verkaufen. Und das sind dann wirklich nur kleine Mengen von jedem Stoff, den man braucht, um dieses Sensor zu bauen. Mhm. Und die kann man sich dann bei dir bestellen. Du hast noch ein anderes Kit, was wir heute auch noch brauchen. Also dieses, das gibt den Druckknopf. Da drückt man dann drauf. Wir gucken gleich noch, wie das funktioniert mit diesen beiden verschiedenen Stoffen und dem Schaumstoff dazwischen. Und das andere Kit, was wir brauchen, das ist ein Neigungssensor. Genau, das ist, also wenn man jetzt in den Elektroladen gehen würde und sich einen Tilt- oder einen Kippsensor kaufen würde, dann kriegt man so ein kleines Metallgehäuse mit zwei Beinchen. Und in dem Gehäuse drin ist eine Metallkugel und die kann sich halt bewegen. Und sie bewegt sich, wenn es in eine Richtung gekippt ist, so dass es die zwei Beinchen berührt, dann schließt es den Schaltkreis und wenn es weg in eine Richtung gekippt wird, ist der Schaltkreis offen. Und die werden industriell hergestellt. Das ist im Prinzip das, was dann auch in Handys drin ist, dass sie die Neigung erkennen, aber dann noch ein bisschen komplizierter. Genau, noch ein bisschen komplizierter. Für mehr Richtungen. Aber das sind halt so die Dinger, die kauft man für ein paar Cent im Elektroladen. Genau. Und wenn man, es ist nämlich ziemlich einfach nachzubauen. Und aus Stoff habe ich mir halt gedacht, Perlen sind ja etwas, das man mit Faden verarbeitet und mit Stoff verbindet oft. Habe ich einfach eine Metallperle, die nähe ich an einem Stück leitenden Faden, dass sie halt frei schwingen kann. Und dann ist dieser leitende Faden, an dem sie hängt, ist das eine Bein von meinem Bauteil. Und dann bügle ich, ähnlich wie bei diesem leitenden Stoff mit dem Bügelkleber vom anderen Kit, nehme ich so einen Stoff und schneide mir eine Form aus und bügel das wo auf und dann nähe ich von dem auch weg. Und dann habe ich das zweite Beinchen von meinem Bauteil. Und wenn die Perle dann so hin und her baumelt und wenn sie den Stoff berührt, ist der Schaltkreis geschlossen. Und wenn es weg davon ist, dann ist es nicht geschlossen. Das ist also eine total einfache und auch total sichtbare Version von, wie so ein Schalter funktioniert. So ungefähr hast du dir das selber ausgedacht? Ja, ich glaube, das war vor ein paar Jahren, kam ich auf die Idee, so ein Armband zu machen, wo das dann auch nicht nur in eine Richtung offen oder zu ist, sondern halt so wie eine Blume fast um die Perle, man 6 Winkel ablesen kann. Habe das dann auch online gestellt und seitdem sehe ich oft andere Projekte, die ähnliche Sensoren einbauen. Und ich weiß aber jetzt nicht, ob ich das die erste war, weil es gibt in dem Bereich auch in elektronischer Musik sehr viele selbstgebaute Kippsensoren, aber dann meistens mit Nägeln und Holz. Mhm. Aus Stoff hatte ich es damals noch nicht gesehen. Okay, aber wahrscheinlich war es auch beim Rad so, dass das Rad nicht nur eine Person erfunden hat, sondern viele verschiedene. Nur gab es damals noch kein Internet, dann hat es sich wahrscheinlich nicht so schnell rumgesprochen. Ihr hört eine Stunde Netzbasteln bei die Radio Wissen und wir basteln heute einen Hut. Wir, das sind ich, Moritz Metz und Hanna Perner-Wilson und wir basteln diesen Hut eben aus verschiedenen Sensoren, die Hanna gebaut hat. Die beiden verkaufst du eben als Bausatz, kann man bestellen. Und dann haben wir noch was als drittes, einen fertigen Bausatz. Das ist jetzt eher so eine normale Schaltung, da sind schon 3 Batterien drauf und ein Lautsprecher und ein Mikrofon. Genau, das ist ganz praktisch, das heißt Grußkarten, Tonaufzeichnungsmodul, 10 Sekunden. Das ist vom Konrad, kostet 6 € oder so. Batterien sind schon drauf, Lautsprecher, Mikrofon und dann 2 Schalter. Der eine ist an 2 Drähten, also 2 so 10 cm lange Drähte und dann ist so ein kleiner Schalter dran. Wenn ich den drücke, kann ich bis zu 10 Sekunden was aufnehmen. Und dann gibt es einen anderen Schalter, der ist halt so eingebaut, dass er eigentlich durch das Öffnen der Grußkarte ausgelöst wird. Also wenn ich die Grußkarte dann aufmache, 10 Sekunden was aufnehmen, dann spielt das wieder ab. Und das kann man auch ganz schnell hintereinander drücken. Dann kann ich bis zu 10 Sekunden. Genau, das ist wie so ein Scratchen. Genau. Das ist natürlich lustig in Verbindung mit dem Hut. Die Idee, kann ich ja gerade kurz berichten, ist uns gerade vor der Sendung gekommen. Also dir ist sie gekommen. Arbeitest du oft so, dass du einfach mal guckst, was du für Techniken, Möglichkeiten hast und dann was draus baust? Weil ich finde das auch eine sehr schöne Sache, wenn man jemanden so grüßt, dass es dann Geräusche macht. Ja, also vor allem, wenn ich an einer bestimmten Technik arbeite, irgendetwas zu sensen, wahrzunehmen und mir fällt dann ein, zum Beispiel ein Streichelsensor, also wo ich einfach Härchen aus leitenden Fäden nähe, dann möchte ich oft ein kleines Beispiel damit machen, um auch zu zeigen, wie es halt im Einsatz kommt. Aber ich finde es auch schön, diese Beispiele ein bisschen komisch und unnützlich zu machen. Damit also eher sie nicht, wie Kunst. Ja, oder wie so spielerisch. Das ist nicht gleich so als Nutzungsbeispiel auch gesehen wird, weil mir geht es dann eher darum, dass die Leute selber Ideen bekommen, wofür sie es benutzen würden und es dann nachbauen, um sie in ihr eigenes Projekt einzubauen. Okay, wir fangen jetzt mal an mit so einem Projekt, was doch eigentlich ziemlich sinnvoll ist. Fotos von den verschiedenen Sensoren von Hanna und den Bausätzen und dem Hut seht ihr auf netzbasteln.de beziehungsweise ihr klickt euch einfach direkt durch bei dieradiowissen.de und dann zu Netzbasteln. Und so heißen wir auch bei Twitter oder Facebook. Und zwar sind wir jetzt an deinen Löttisch gegangen, der auch voller schöner Ideen ist und so Gläser, in denen verschiedene Kabel und Widerstände und LEDs aufbewahrt sind. Aber jetzt sind wir ja erstmal bei dem Hut noch. Und was ist der erste Schritt? Genau, ich glaube, erstmals werden wir den kleinen Tonaufnahmen- und Rückgabemodul vorbereiten, dass es nähbar ist. Weil gerade wollen wir ja diese zwei Knöpfe, die schon dran sind, ersetzen durch textile Sensoren. Den einen Knopf, der ist an zwei lange Drähte dran, den kann ich einfach abschneiden. Mhm. Weil den brauchen wir nicht mehr, den wollen wir ja dann ersetzen. Die Kabel sollen lang bleiben und ich schneide nur den Knopf ab. Diesen Schalter ab. Der funktioniert wahrscheinlich nach einem ähnlichen Prinzip wie dein Stoffschalter. Genau. Das ist eine kleine Platine. Auf der Platine sind zwei Flecken, zwei Bereiche, die sind leitend. Mhm. Und dann ist über diesen drüber so eine Metallkuppel, die halt, wenn man ihn in der Mitte drückt, dann drückt er auf diese zwei Flächen ab, runter und verbindet die elektrisch miteinander. Mhm. Und wenn er nicht gedrückt ist, dann wölbt er sich wieder nach oben und dann ist der Schalter offen. Genau, und dann klickt das so. So ähnlich funktioniert das da mit dem Schaumstoff auch. Also da hast du es jetzt abgeschnitten und abisolieren, geht dann vielleicht auch gleich mit der Zange. Ich habe das ja früher immer mit dem Mund gemacht, aber genau. Ich glaube, es ist nicht so gut für die Zähne. Aber ja. Manchmal mache ich es noch damit. Und jetzt isoliere ich das ab mit so einer Abisolierzange und ich nehme ein bisschen mehr, als wie man es jetzt löten würde wollen. Ich nehme so 2 Zentimeter fast. Ich glaube, ich... Genau, ungefähr 2 Zentimeter und dann... Also eigentlich muss man ja meistens nicht so viel nehmen, ne? Genau, weil meistens würde man das wo dran löten wollen, aber ich will jetzt eine kleine Schlaufe dran machen. Mhm. Also ich habe 2 Zentimeter abgemacht, habe das dann so gedreht ein bisschen, damit diese einzelnen kleinen Drähte, das ist ein dass die so verzwirbelt werden. Genau, und dann knicke ich ihn zurück, so dass es ein U macht und dann drehe ich das nochmal und dann bekomme ich so eine kleine Schlaufe. Mhm. Und dann mache ich genau das Gleiche noch mit dem anderen Draht. Ich nehme zwei Pole und wenn die miteinander verbunden sind, dann schließt sich der Schaltkreis und der kleine Computer da auf der Platine merkt, dass der Schalter gedrückt wird und dass er jetzt irgendwas machen soll. Jo. Die Aufnahmetaste, so. Genau. Und dann will ich eigentlich das Gleiche schaffen für diesen anderen Schalter. Aber der andere Schalter hat noch keine Drähte dran, das heißt, ich löte selber Drähte dran. Dann, deine Lötstation ist schon vorgeheizt auf... Fast 350 Grad, ist das deine Lieblingstemperatur beim Löten? Ja, wahrscheinlich, aber ich habe mir in so eine investiert, die geht nur an, wenn ich es aufhebe. Ah, so ein Schalter hier dran. Ah, das ist ja ein schicker Lötkolben. Dann muss ich mir keine Sorgen machen, wenn ich heimgehe und vergessen habe, meinen Lötkolben auszumachen. Ja. Gutes Werkzeug ist echt das wert, finde ich immer wieder. Ja, das ist jetzt mein Drahtvorrat hier. Ich suche mir einfach einen roten Draht aus, der zur Mütze passt. Ja, der zum Hut passt. Und nehme davon auch einfach so 10 Zentimeter zweimal. Relativ dünner Draht. Genau. Sehr dünn und flexibel. Genau. Und da mache ich jetzt auf einem Ende ganz wenig ab. Bei beiden. Aha. Und dann kann ich den, zuerst werde ich den verzinnen mit meinem Löt-Tin. Also da kommt dann einfach ein bisschen Lötzinn am Ende hin, dass der Draht dann, dass diese einzelnen Härchen des Drahtes schon mal ummantelt sind, so könnte man sagen, oder? Und dann überlege ich mir, wo ich da, also auf der Platine, da ist halt ein großer Bereich, der als der eine Seite vom Schalter dient. Mhm. Da mache ich auch ein bisschen Lötzinn dran. Ein Lötkolben, den hatten wir schon mal in der Sendung, wo wir auch einen Hut gebaut haben, aber einen, der Fernseher ausschalten kann. Da haben wir schon viel über Löten geredet mit Georg Werner. Und ein Lötkolben, das ist eben einfach nur eine heiße Spitze, die 350 Grad erreichen kann und die dann eben dieses Lötzinn... Den kann man auch gut säubern, damit der ganze Lötzinn abkommt. Das ist so eine Art Drahtschwamm, wo du dann das Lötzinn wieder abmachst. So eine Absauganlage hast du noch nicht installiert. Nein, noch nicht, aber das sollte ich sein, vielleicht hat Georg auch gesagt. Naja. Okay. Das stimmt. Ja, jetzt habe ich einfach den Draht mit dieser Fläche dann zusammengeführt und den Lötkolben benutzt, um das aufzuheizen. Und jetzt ist das zusammengelötet. Für das andere Ende, das merke ich gerade, dass da da ist schon ziemlich viel Lötzinn drauf, um diesen Kippschalter dran zu halten. Den werde ich versuchen abzulöten. Mhm. Ich mache das einfach heiß und ziehe den weg. Ja. Verbrennungen an den Fingern haben bei mir beim Löten immer dazugehört. Ja, aber das ging jetzt gerade relativ gut. Hornhaut an den Fingern. Genau, und jetzt löte ich da einfach den Draht dran. Mhm. Jetzt ist der befestigt. Yep. Jetzt mache ich wieder genau das Gleiche wie bei den anderen zwei Drähten. Ich isoliere 2 Zentimeter ab und drehe das dann zu kleinen Schlaufen, die ich vernähen kann nachher. Genau, dazu kommen wir dann gleich. Jetzt ist also eigentlich dieses Anlöten der Schalterkabel an den Sprachausgabecomputer fertig. Man könnte jetzt auch einfach die Enden davon zusammenhalten, da würde auch was passieren, oder? Genau, kann ich gleich zeigen. Also aufgenommen weiß ich jetzt nicht, was wir haben, aber wenn ich das jetzt zusammenhalte, jetzt nehmen wir einfach mal was auf. Genau, das ist also das Gleiche, wie wenn man die Schalter gedrückt hätte, nur hältst du eben diese Drähte zusammen und dann entsteht ein Schaltkreis. Was machen wir jetzt? Jetzt schneide ich einfach ein bisschen von, also dieser Tonaufzeichnungsschaltkreis, da ist ein doppelseitiger Kleber schon hinten drauf. Da schneide ich einfach ein bisschen was weg. Das ist Hannah Perner-Wilson und wir bauen gerade einen Hut mit Aufzeichnungsfunktion und einem Nix-Sensor. Wenn man mit dem Kopf jemanden grüßt, dann sagt der Hut was Lustiges. Hoffentlich funktioniert es, aber wahrscheinlich schon. Und Hannah, du hast dich entschlossen, das innen einzubauen und nicht so außen. Also zumindest die genau. Konrad-Schaltplatine, die jetzt nicht so besonders selbstgemacht aussieht. Genau, wenn ich es außen machen würde, dann würde ich mir noch mehr überlegen, wie ich das so anbringe, dass es halt integriert ist im Hut. Aber irgendwie, weil das jetzt schneller gehen sollte vielleicht, tue ich das einfach rein auf die Seite. Also ich habe den Kleber abgezogen, das doppelseitige, und dann klebe ich den einfach auf den Stoff vom Hut. Ja, manchmal kann man ja auch so Elektronik so zur Schau stellen, aber an der Stelle. Ja, und jetzt habe ich das Mikrofon, kann halt so runterhängen, falls man fürs Neuaufnehmen. Dann habe ich die zwei, sind jetzt gelbe Drähte, um was Neues aufzunehmen, sind gelbe Drähte dran. Da werde ich den Knopf, also mit diesem Neopren-Druckknopf, dran machen. Und die zwei roten Drähte, die ich dran gelötet habe, da werde ich den Kippschalter dran machen. Okay. Die sind hier. Jetzt sollte ich diesen leitenden Stoff mit dem Bügelkleber hinten, sollte ich zwei Teile rausschneiden. Mhm. Die sind dann die zwei verschiedenen Seiten von meinem Druckschalter. Okay. Ich überlege gerade, ob ich da eine bestimmte Form mache. Ich glaube, ich mache einfach einen roten Kreis, so wie das Record-Zeichen. Mhm. Ja. Ich mache das so wie ein Lollipop, so einen Tab dran. Weil dann kann ich, wenn ich mit dem leitenden Faden von dem Knopf wegnähe, muss ich nicht bis zu dem Kreis reinnähen. Ah, okay. Ja. Das ist vielleicht auch eine der Sachen, die so faszinierend sind an Wearables, dass es nicht nur um Technik geht, sondern auch um Ästhetik und um verschiedene Materialien. Oder was fasziniert dich daran so? Genau, ich glaube, eine Sache, die ich sehr schön fand, war, dass es, wenn man Elektronik in Textil integriert, gibt es jetzt keine Hülle, wo man das verstecken kann, sondern das, was man macht, sieht man auch. Also die Funktion ist nicht versteckt, sondern eher zur Schau gestellt. Und dann versucht man natürlich, irgendwie, ist es dann logisch, dass man gleich schaut, wie mache ich das, dass es auch ästhetisch ansehbar ist. Nicht nur funktioniert und die Kabel in ein Gehäuse reinsteckt. Und hast du dich früher auch schon so für Löten und Elektronik interessiert oder wie bist du dazu gekommen? Nein, eigentlich, ich habe immer gern gebastelt als Kind, aber dann viel mit Karton, Papier gemalt, mit allen möglichen Materialien, aber nicht unbedingt mit, ich habe keine Geschirrspüle auseinandergebaut, das hat mein Bruder gemacht. Ich habe schon genäht, wir hatten eine Nähmaschine, aber auch nicht mehr, als ich mit Papier gebastelt hätte. Es kam dann während dem Studium, ich habe Industriedesign studiert, da gab es einen Kurs, der hieß Sensor Technologies. Und da wurde uns einfach vorgeführt, was für verschiedene Sensoren es gibt. Und der Lehrer damals hat auch gleich dazu erzählt, dass man die Sensoren auch selber bauen kann. Da hat es dann einfach angefangen. Diese Vorstellung, dass ich elektronische Interfaces selber bauen kann und nicht nur aus traditionellen Materialien, sondern gleich mit Stoff verbinden, mit Papier. Das funktioniert auch ganz gut als Unterrichtsmaterial. Du gibst ja viele Workshops auf der ganzen Welt über solche Sensoren, wie man die bauen kann zum Beispiel oder dann auch andere Sachen. Aber da sehen die Leute dann gleich, wie es wirklich funktioniert. Und das ist ja eigentlich total einfach, wie es hier funktioniert, wenn man es halt mal sieht. Genau, ich glaube, das ist auch, ich sage jetzt normal, aber wenn man normalerweise Elektronik gelernt hat, hätte man einfach einen Druckschalter bekommen als Bauteil. Und man schließt ihn dann an und versteht, was er macht, aber nicht unbedingt, wie er es macht. Aber wenn man den Druckschalter selber macht, ist es gleich von Anfang an logisch, wie es auch funktioniert. Ja. Und die Materialien, die gab es vielleicht früher noch nicht so richtig. Also wie kommst du an diesen leitfähigen Stoff und an diesen leitfähigen Faden, von dem hier eine ganze Spule steht, ist das schwer zu bekommen? Wenn man weiß, wo man es herbekommt, ist es dann gar nicht so schwer. Ich glaube, das hat sich auch sehr verändert in den letzten paar Jahren. Die Stoffe werden aber nicht für diese Zwecke hergestellt. Also dieser leitende, versilberte Lycra-Stoff ist eigentlich, also ich glaube eher so für medizinische Zwecke, weil Silber ist auch antibakteriell. Also es wird für große, also ich habe ein Foto gesehen von einem Pferd mit einem Verletzung am Bein und da ist das ganze Bein halt eingewickelt mit dem Stoff. Und sonst findet es auch in dem Bereich von Electromagnetic Field Shielding, gibt es Online-Shops, die verkaufen einfach nur leitende Stoffe, damit sich Leute ihr Zuhause abschirmen können gegen Handynetze oder große Strom. Ja, so Aluhüte bauen können. Ich habe mal mit dem Künstler Aram Bartol auch bei Netzbasteln so eine Tasche gebaut, in die man sein Handy reinschieben kann und genau. Dann ist es wie so ein portables Funkloch. Genau. Das ist so ein Stoff auch, ne? Ja, genau. Für solche Zwecke gibt es dann auch Online-Shops. Aber zum Beispiel der Faden, das ist einer der wenigen Sachen, die wirklich für E-Textiles engineered, also hergestellt wurde. Ja, also das ist so eine große Spule, die sieht aus wie so eine Milchflasche, so groß ungefähr. Und die ist 1 Kilo Kupfer. Wahnsinn. Ja, ist ganz schön schwer. Fasst sich aber gut an, so ein bisschen kalt, was man gar nicht bei so einem Faden erwarten würde. Und die glitzert sehr schön hier im Atelier. Ja, und das ist, ich nenne es zwar einen Faden und es ist auch als Faden verkauft, aber es ist nicht unähnlich von einem Kupferdraht. Es ist wirklich das Kupfermetall, das einfach in sehr vielen dünnen Strängen zusammengezwirbelt wurde. Mhm. Der Unterschied ist, wenn man einen Kupferdraht nimmt, ist der nicht sehr stark. Dann könnte ich ihn ziehen, auch mit Isolierung, und der würde reißen. Mhm. Genau. Er ist nicht sehr rissstark. Aber reißresistent. Reißresistent, genau. Tensile Strength heißt das auf Englisch. Aber mit diesem Faden ist ein synthetischer Faden dazu gesponnen. Den sieht man fast kaum, der ist wirklich klein, das ist wahrscheinlich Nylon oder Polyester. Und der macht den Garn super stark, den kann ich mit der Hand. Du ziehst hier gerade wirklich fest und es schneidet sich eher in die Hand, als dass es reißen möchte. Genau. Okay. Und da kommt das rein, dass der Faden fürs Nähen gedacht ist. Da kann man auch mit der Nähmaschine verarbeiten, mit der Hand. Und auch wenn man oft damit näht, der wird nicht reißen. Mhm. Ein Foto von diesem Faden, von dieser schönen glänzenden Kupferfadenrolle mache ich gleich mal auf netzbasteln.de beziehungsweise auf die Radio Wissen und dann durchklicken zu Netzbasteln oder auch bei Twitter und Facebook, da heißen wir jeweils Netzbasteln. Und in der nächsten Runde wirst du wahrscheinlich diesen Faden mit dem selbstgebastelten Schalter verbinden, oder? Genau, zuerst bügele ich den Schalter auf den Hut und dann vernähen wir ihn. Das ist das Geräusch von Nähen mit einem goldenen Kupferfaden. Und wir haben gerade gehört Bernthoft mit Come Around. Und wir sind hier immer noch im Atelier von Hanna Perner-Wilson, die heute einen Hut näht mit zwei Schaltern dran. Was machst du jetzt gerade? Jetzt nähe ich gerade mit dem Kupferfaden von der kleinen Schlaufe auf dem roten Draht. Zwischendrin hast du noch hier deine Schalter, diesen rund ausgeschnittenen Record-Button, aufgebügelt, weil der hat ja so einen Bügelkleber dran. Genau, da habe ich das eine Fleck habe ich auf die Mütze direkt drauf gebügelt. Und das andere habe ich auf ein Stück von dem Neopren aufgebügelt, das ich im Kreis ausgeschnitten hatte. Okay, und das wird dann da drauf gelegt? Genau, wenn die jetzt aufeinander drauf liegen, sodass die zwei leitenden Flächen sich treffen, dann ist es eigentlich ein Schalter, der immer geschlossen ist, weil die berühren sich dauernd. Mhm. Jetzt kommt der Schaum zum Einsatz. Jetzt kommt der Schaumstoff dazwischen. Genau, den schneide ich jetzt auch aus in einen bisschen kleiner als der Neoprenkreis und mache in der Mitte ein Loch. Dazu falte ich es in die Hälfte und nochmal in die Hälfte. Dass so ein Viertel Kuchenstück entsteht und dann schneidest du davon so eine Ecke ab. Genau, dann kann ich abreißen. Einfach, ja. Dann habe ich ein Loch in der Mitte. Ein Stück Schaumstoff mit Loch, davon mache ich auch gleich noch ein Foto und das kommt auf dieradiowissen.de und dann durch zu eine Stunde Netzbasteln oder auch Twitter oder Facebook Netzbasteln. Du nutzt das Netz auch viel für solche Anleitungen, also stellst dir auch total viele Anleitungen selber rein, ne? Ja, ich habe selber fast alles, was ich dann über Elektronik und so gelernt habe, übers Internet gelernt und über Freunde und Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Aber ich habe das einfach sehr geschätzt, dass man zu allem Wissen gelangen kann, nach der Google-Suche. Und deswegen habe ich einfach schon am Anfang angefangen, meine Sachen selber wieder online zu stellen und zu dokumentieren, weil ich auch wollte, dass Leute das nachbauen können. Dass die dann auch wieder was lernen können. Das ist eigentlich genau die Maker-Kultur. Oder vielleicht auch, weshalb es diese Maker-Kultur. Und in deinen Tutorials bist du dann oft auch wirklich so Expertin für so Sensoren. Was kann man denn noch alles messen mit Textilsensoren, außer den beiden, die wir jetzt hier haben, also der Schalter und der Neigungssensor? Manchmal denke ich, es ist eigentlich, man kann alles messen, wenn man sich nur überlegen kann, wie man etwas bauen kann, das das Messen wahrnehmen kann. Also ich habe mir mal aufgeschrieben, weil ich den Überblick schon gar nicht mehr gehabt habe, wie viele Webseiten du hast oder wie viele Projekte. Also Plusea, das ist plusea.at, das ist deine eigene Webseite. Mhm. Dann gibt es Kobakant, das ist mit einer Kollegin, mit Mika. Genau, mit Mika zusammen habe ich eben auch, also wir arbeiten auch hier zusammen in Berlin in diesem Studio. Und wir haben zusammen diese Datenbank angelegt, die heißt How to get what you want. Das wäre das nächste gewesen auf meiner Liste. Da ist es so für uns selbst, so die Bibliothek mit allen Projekten, auch allen Materialien, die wir bestellt und benutzt haben. Dann gibt es eine große Webseite, die heißt A Kit of No Parts. Das ist so eine Art Werkzeugkasten, eben aus solchen einfachen Ideen, Schaltkreisen oder genau. Sensoren, die du gebaut hast. Ja, das war eigentlich, also How to get what you want ist alles so mit Textilelektronik. Und ich habe einen Master gemacht und wollte ein bisschen wegkommen vom Textilen und habe gedacht, kann man dieses Prinzip nicht auch auf andere handwerkliche Prozesse und Materialien umsetzen? Und dann halt dieses Kit of No Parts versucht eben, viele von diesen Sensoren oder Bauelementen nachzubauen aus Holz, aus Keramik, mit leitenden Glasuren oder mit leitender Farbe auf Holz. Das ist Hanna Perner-Wilson und wir bauen heute einen Hut, der jetzt mal langsam fertig werden muss, weil unsere Sendezeit neigt sich dem Ende zu. Du nähst gerade noch die Verkabelungen. Eine Stunde Netz basteln am Mittwochabend bei der Radio Wissen im Studio von Hanna Perner-Wilson, die einen Hut aufgesetzt hat. Hanna nickt gerade immer so mit dem Kopf und hat diesen roten Hut auf, der einen österreichisch-britischen Satz los wird. Funktioniert. Ja, nein, es funktioniert und ist fertig. Also die mit dem leitenden Faden habe ich jetzt alle Kontakte zwischen dem Schlaufen auf dem Draht und den Sensoren vernäht. Und es funktioniert jetzt eben so, dass es hängt da so eine Art Gewicht an einem kleinen Faden, an einem Perlenfaden. Das Gewicht, das sieht aus wie eine Erdbeere. Genau, es ist eine Erdbeerperle, die auch sehr schwer ist, damit sie schön hängt und sich schön bewegt. Und die leitet Strom und wenn man seinen Kopf nach vorne neigt, dann kommt die auf einen dreieckigen Bereich aus diesem leitfähigen Stoff, der noch ein bisschen garniert ist mit mehr so Draht, dass es noch besser daran hängen bleibt. Genau. Und wenn dann die Erdbeere da drauf kommt, dann ist der Schalter geschlossen. Genau. Und ja, und das ist halt einer der größten Dinge, die noch zu meistern sind in dem ganzen E-Textile-Bereich. Das sind immer diese Verbindungsstellen. Also oft sind es die Verbindungsstellen zwischen hart und weich. Wie schafft man da was zuverlässig funktioniert und auch durable, also auch mit der Zeit nicht bricht. Und in dem Fall ist halt auch vielleicht noch der Challenge, zu schauen, wie schafft man dann einen guten Kontakt zwischen einer Perle, die einfach nur auf dem Stoff drauf liegt. Deswegen ist sie schwer. Muss man dann viel rumprobieren, ne? Genau, es geht viel ums Rumprobieren. Du wackelst gerade mit dem Hut in deiner Hand die ganze Zeit rum und probierst, in welchen Winkelstellungen das am besten funktioniert. Ich glaube, das ist so ein Hut, den muss man dann erst lernen zu tragen. Ja, das ist auch ein schöner Punkt, dass man oft denkt, die Technologie muss so funktionieren, wie man, ja, sollte es so in jedem Fall funktionieren. Aber manchmal lernt man einfach auch etwas, mit etwas umzugehen. So wie man ein Musikinstrument in die Hand nimmt, kann man das auch nicht gleich spielen, sondern muss üben. Der Hut ist sehr ähnlich wie ein Musikinstrument. Wenn dann also der Schalter da drauf kommt, dann spielt das ab. So, das hast du aufgenommen. Jetzt übersprechen wir das mal. Da gibt es noch die andere Taste. Das ist der Neopren-Knopf. Genau, den hast du auch genäht. Der verbindet sich dann auch. Ah ja, das Ganze ist innen mit Klebeband befestigt und da ist ein kleines Mikrofon. Also ich drücke nochmal auf den Knopf und sage, habe die Ehre. Das ist so ein süddeutscher Gruß. Dann kann man dann... Habe die Ehre? Ja. Das heißt, wenn man den Hut aufsetzt und dann so jemand zunickt, ja, habe die Ehre, dann muss man das nicht mehr selber machen. Genau. Was sich eigentlich eh von selbst versteht. Yeah. In Berlin kann man dann so Tschüssi aufnehmen, das sagen hier die Leute. Praktische Angelegenheit. Aber jetzt sag mal, was ist eigentlich das Sinnvolle an Wearables? Weil das ist ja jetzt sowas, was man nicht die ganze Zeit rumträgt. Man muss es ja doch immer so ein bisschen erklären. Es hat es total Spaß gemacht, das zu bauen. Aber wie siehst du sozusagen die Zukunft von Wearables auch im Alltag? Oder wie sehr achtest du selber darauf, dass das eine Alltagstauglichkeit hat? Ja, also wie gesagt, ich bin jetzt kein Wearables-Mensch. Mich fasziniert die Verbindung von Textil und Elektronik und auch das Handwerkliche, das vom Textil kommt mit dem Technischen aus der Elektronik. Was ich spannend finde, ist, das als Werkzeug Leuten zugänglich zu machen, damit man mehr und vielfältiger Ideen sieht, verwirklicht sieht, was sich Leute halt darunter vorstellen, was Wearable Technology alles sein kann. Also eher mehr so, dass das als Bausatz rauskommt und dann, dass man Vielfältigkeit an Projekten sieht, anstatt dem, dass man sich überlegt, was ist das nächste große Wearable, was alle kaufen wollen. Mhm. Siehst du aber auch diese Tendenz in der Wearable-Sache, also auf dieser Wearable-Konferenz im Beta-Haus in Berlin letzte Woche, wo ich dich getroffen habe, da, wo du einen Workshop gegeben hast, da waren schon auch wahnsinnig viele, erstens Medien, die darüber berichtet haben. Es waren fast mehr Journalisten da die, als Leute, die was gemacht haben. Und dann war das auch alles so wahnsinnig hip und so hipster und so und gerade besonders cool. Also siehst du das eher als Gefahr, dass das manchmal so ein Megatrend ist und dann vielleicht auch wieder aufhört oder so? Ja, ich bin nicht so involviert in der Seite von den Sachen, aber ich finde es auch nicht schlimm, wenn man einfach ausprobiert und vielleicht kommt irgendwas und verschwindet dann wieder, wenn es nicht. Ja, und dann wird es wahrscheinlich auch immer mehr Sachen geben, die dann mit dem Computer irgendwie Sensoren, Daten und sowas liefern, oder? Genau, ja. Und darum wäre es dann auch interessant, Diskussionen zu haben, was passiert mit den Daten, die man dann sammelt oder wer Zugang dazu hat. Was ich mir selber vorgenommen habe für die nächste Zeit wäre, weil mir schon auch bewusst geworden ist, ich arbeite viel in dem Bereich und baue Sachen, aber selber trage ich eigentlich gar nichts davon. Und jetzt möchte ich ein paar Projekte verwirklichen, die mir selber auch nützlich vorkommen. Mhm. Ja, weil wenn man dann so im Club auftaucht mit irgendeinem leuchtenden Jackending, dann gucken halt alle hin, aber ich finde, das ist auch so ein bisschen platt dann oft. Ja, also ich finde, das passt zwar für den Kontext, aber das ist halt auch nur ein kleiner Bereich vom Leben, oder? Ja, es ist so dieser Wow-Effekt eher. Wir werden auf jeden Fall in der Zukunft nicht alle die ganze Zeit mit irgendwelchen blinkenden Werbeanzeigen auf dem Rücken durch die Gegend laufen. Nein, also nicht in nächster Zukunft. Oder okay. Was dann schön wäre, ist, wenn man dann nicht Werbung bespielt, sondern seinen eigenen Content. Okay, deinen eigenen Content, den findet man erstmal auf deinen Webseiten und diesen verlinkt auf deradiowissen.de und dann durchhangeln zu einer Stunde Netzbasteln. Netzbasteln.de ist auch ein Trick, um da hinzukommen, oder Twitter oder Facebook, da heißen wir jeweils Netzbasteln. Und das war's jetzt erstmal. Mein Name ist Moritz Metz und ich bedanke mich bei Hannah Perner-Wilson, die heute den Goodbye-Hut gebaut hat. Geht auf ihre Internetseite, ist wirklich erschlagend, wie viele Ideen dort zu sehen sind. Tschüss. Servus. Tschüss. Tschüss. Die Radio Wissen. Eine Stunde Netz.